Regen peitscht, Gegenwind, tiefe Nacht. Kopfstein, Pflaster ist spiegelglatt. Hunde bellen, Schlaglöcher, Hindernisse. Baustellen, Unterführung stinkt nach Pisse. Jeder Schritt strengt so unendlich an. Du willst dich setzen, Junge, denk nicht dran. Und wenn ich dich die letzten Meter noch ziehe, wir bleiben hier jetzt nicht mehr liegen. Auch wenn es Abfuck ist und schwer. Marlboro Mann. Auch wenn es Kraft kostet so sehr. Marlboro Mann. Auch wenn du das nicht mal bemerkst. Marlboro Mann. Wir haben's geschafft schon bis hierher. Yeah, glaub mir nur noch ein paar Meter mehr. Vorbei an toten Tauben unter den Laternen. Ebene Wege gehen, fällt dir so scheiße schwer. Leben, leben, das für andere so einfach wär. Und ja, ich weiß, ich bin oft gereizt. Und ja, ich weiß, ich bin oft nicht fair. Und ja, wir zwei haben zu oft Streit. Und trotzdem hoff ich, dass du weißt. Auch wenn es Abfuck ist und schwer. Marlboro Mann. Auch wenn